im September 2010 offenbar zu einem harten Kurs gegen Stuttgart 21 Gegner angehalten. Hinweise darauf finden sich nach Informationen der deutschen Presseagentur in einem Bericht des Innenministeriums. Der Polizeieinsatz war als Schwarzer Donnerstag bekannt geworden. 164 Menschen wurden damals verletzt. Der entmachtete ukrainische Präsident Janukowitsch hat sich in Russland zu Wort gemeldet. Auf einer Pressekonferenz sagte er, niemand habe ihn abgesetzt. Was nun auf der Halbinsel Krim geschehe, sei eine so wörtlich natürliche Reaktion auf die Machtergreifung durch Banditen in Kiew. Die autonome Halbinsel gehört zur Ukraine, wird aber mehrheitlich von Russen bewohnt. In der Fußball-Bundesliga beginnt der 23. Spieltag. Am Abend ist Freiburg bei der Hertha in Berlin zu Gast. Während die Berliner dicht an den Europa-League-Plätzen dran sind, kämpfen die Freiburger um den Klassenerhalt. Los geht's um 20.30 Uhr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Möbel Hogelmann. Ihr Küchenprofi mit dem größten Granitarbeitsplattenstudio am Oberrhein. Möbel Hogelmann. Direkt am Flugplatz in Lahr. Staus und Behinderungen haben wir die A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen 3 Karlsruhe und Karlsruhe Nord. 5 Kilometer stockender Verkehr. Und weiterhin ist die B33 zwischen Zunzweier und Berghaupen wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Der Verkehr wird über Ortenberg und Ohlsbach umgeleitet. Ihnen eine gute und sichere Fahrt und einen schönen Start ins närrische Wochenende. Tschüss. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Hello. Hit me. This is a test. It's serious. It's a dream. Ladies and gentlemen, put your hands together. Ladies and gentlemen, let the rhythm take you. Yeah, yeah, yeah. The rhythm. The music. The music. Music. Oh, I love stuff. Now, here comes the music. Are you ready? Okay, boys. Here we go. 4, 3, 2, 1. Jetzt geht's los und du bist mittendrin. Voll die Party. Das ist ein Ding. Mega starke Unterhaltung bei voller Action-Temperatur. Party total. Ja volle Kult. Mann, das ist ja abgefahren. Dann noch viel Spaß, Leute. Licht aus. Spot an. Cool. You are being taken under our power to your destination. Schräg und voll abgefahren. Wow, total durchgedreht. On your maximum music radio station. FM. We'll be right back. jetzt dann wird es bei uns etwas lauter. Pump up the bass! Get you drunk, get you love drunk off my hump. My hump, my hump, my hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump, my lovely little mouse. Check it out. My music hit so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I doing? Deep like this is good. When you know you're down, a super dope all the way from the ocean. And I'm known as such, and this is deeper. You can't touch it. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. I'm drunk, these girls is crazy. I do it on the daily. They treat me really nicely. They buy me all these ices. Dolce and Gabbana, Fendi and Madonna. Karen, they be sharing all their money. Got me wearing pop. Brother, I need asking. They say they love my ass. 17's to religion. I say no, but they can't touch this. I keep on taking. And no, I am taking. We can keep on taking. I keep on demonstrating my love. Hallo Nachtschwärmer, hallo Fasenachter. vergessen? Werbung natürlich. Genau. Lust auf eine Party? Ja, in dem Fall erkläre ich hiermit die laufende Woche zur Partywoche. Hurra, Baby! Party! So, Leute, Vollgas! Jetzt geht's los! Alles. Jetzt geht's los! Was alles aus Schweden kommt. Der 3-Punkt-Sicherheitsgurt, der Seitenaufprallschutz, der Fußgänger-Airbag. Und jetzt auch das schwedische Wirtschaftswunder, der Volvo V40. Jetzt im Full-Service-Leasing schon ab 199 Euro im Monat. Mit 0 Euro Anzahlung und 0 Euro Werkstattkosten. Bei Ihrem Autohaus Neurohr in Offenburg. Radio Ohr und das Kulturbüro La präsentieren Musikcomedy vom Feinsten. Gogol and Max. Humor in Konzert. Seien Sie dabei, wenn die beiden begnadeten Musiker mit ulkigen Instrumenten ein witziges Duell von Bach bis Boogie Woogie liefern. Akrobatische Einlagen inklusive und Lachsäufen garantiert. Gogol and Max. Humor in Konzert. Samstag, 8. März, Stadthalle La. Tickets unter ortenaukultur.de oder im Kulturbüro La. Jeder Mensch ist faszinierend. Jeder Moment ist einzigartig. Juwelier Spinner ist immerwährend. Unterstreichen Sie Ihre Persönlichkeit mit faszinierendem Schmuck und einzigartigen Uhren. Juwelier Spinner in Lau, Kehl und Baden-Baden. Meisterhaft Juwelier Spinner. Maximum Clubbing. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex-Club in Aachen. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex-Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Präsentiert von Tri AG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden. Und in Bühl. Meiner Mutter gefallen die Traditionellen. Ich mag die Klassiker. Meine Tochter steht auf die Modernen. Kommen Sie deshalb jetzt zur Neueröffnung von M3 Küchen in Kiel. Sichern Sie sich bis zu 40% Rabatt und freuen Sie sich auf unsere Kochschule. Nur vom 22. bis 26. Februar. M3 Küchen in Kiel-Goldscheuer. Industriegebiet Basic. Manchmal brauche ich einfach was anderes. Etwas, was ich vorher noch nicht hatte. Das kann dann gerne mal rot sein, blond, schwarz oder auch exotisch. Und deshalb empfehle ich allen, die mal was anderes wollen, den FKK-Club Lancelot. Der beste Erotik-Club der Region. In Offenburg-Elgersweier Industriestraße. fkk-lancelot.com. FKK-Club Lancelot. Vin Fee-Sexy t'attend tous les jours au Club Lancelot Offenburg. Zone industrielle Elgersweier. Sur internet fkk-lancelot.com. Bauen, Wohnen, Leben. Die Fertighausausstellung bei der Messe Offenburg. Die Musterhäuser waren für uns eine super Orientierung. Wir wussten danach ganz genau, wie unser Haus aussehen soll. Die Fertighausausstellung bei der Messe Offenburg. Inspiration und Beratung. Öffnungszeiten auf fertighausausstellung-offenburg.de. Voll die Party heute am Fasnachtsfreitag. Genie, denn er float wieder wie dieser Hover und außerdem baut er die Beats, es ist und dieser Typ hier vergleicht sich mit Chazy und scheiß auf die Blazy, denn ich häng ab mit Rockstars genauso wie AC. Yeah. Ich chill im Bett mit ner Chick, die sieht aus wie die Sis von Bios, ja doch eigentlich hey. Geb ich nen Fick auf Frauen wie okay, das mit den Chicks tut mir leid, es war nicht so gemeint. Kannst du mir nochmal verzeihen, Ina? Und sie schreit, ich heiß. Ah, doch wenn sie plötzlich so ein kleines Ding zeigt, du eigentlich schon weißt, der zweite Strich heißt, es ist aus und vorbei, bleib. Und wenn sie heiraten will und nach drei Tagen chillen schon dein ganzes Haus und deinen Leihwagen will, er schießt. Ja, doch, das würde ich mich nicht trauen, Mann, das weiß ich genau, denn davor hau ich ab und sing Runaway wie kann. Ah, und dann lauf ich, wohin ist noch offen am besten, nur weit, weit weg, vielleicht Washington die. Und diese Frau war verrückt, denn sie hat mich erdrückt, schreit Bro, komm zurück, doch ich schlüpf gerade in die Air. Und verliebt, mach den iPod an und alles, was ich höre, ist schon, du heißt, aber ist mir egal. Ich nenn dich lieber Sani. Ich komme bald. Mir wird kalt.

Ja, Ecuador. 1932, ja, fast jetzt Freitag. Da müssen wir gerade mal reinschauen, wo überall was los ist. Auszugsweise. Der Hopfendrescherball. Der ist nämlich heute. Beginn 19.01 Uhr. Hästräger Eintritt frei. Mehrzweckhalle Neuried Müllen. Passnacht mit großem Partyzelt. Partyzelt mit DJ, Schlagermusik, mit Tanz in der Halle und Brauchtum. Dann ist heute in Bühlertal der Teufelsball. Haus des Gastes in Bühlertal. Dann morgen. Winden im Ennstal in Winne. Hexen, Teufel und Dämonen treiben ihr Unwesen. Beim schaurig schönen Fackelumzug in Oberwinden. Für Stimmung sorgen verschiedene Musikkapellen und Guggenmusiken. Nach dem Umzug gibt es ein großes Feuerwerk. Los geht's um 20 Uhr morgen. Ah, ist überall was los. Der Hamberleball in Marlen in der TuS-Halle. Dann der große Zunftball in der Reithalle Offenburg mit Tom und Andi und DJ Volker, Kollege Volker Frank. Fasnet Samstag, Kappeabend in vielen Wirtschaften und Zelten in Offenburg. Unter anderem unter den Pagoden, da ist Kollege Uwe Karsten, Eintritt frei. Hey, das ist ja super, das geht ja voll ab. Ja, ein Hitradio und ich bin voll dabei bei der Fasnet. listens everywhere, sharing all the good sounds on your radio. Freitagabend. Freitag. Das Wochenende. Nichts für schwache Nerven. Time to be crazy. Once upon a time, not so long ago. We're no strangers to love.

Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinnshow. Charlie ist halt wieder im Radio. Oh, Charlie. Charlie 2000. Belauschen wie beklappt nach jedem Ton. Charlie ist halt wieder mal am Mikrofon. Da bin ich wieder. Seid ihr bereit für Stimmung? Seid ihr bereit für Party? US 2, 3, 4. Hallo Fasenatter, Fasenachter. All over the place singing, we will rock you. We will rock you. She came to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair blowing in the midwinter wind. I know not how she found me, for in darkness I was walking. Destruction lay around me from a fight I could not win. Ja, alle, die sich noch zugeschaltet haben. Ihr seid vollkommen richtig. Hier geht sie die Freitagnacht ins Wochenende. Gute alte Sandra, eh? Hey, alles klar? Voll krass. Hallöle. A broadcasting station. We have now taken over your radio. She got a white TV. She wanna see what's Singles, eins auf BBC, ein Dan auf Domeo, I'm for my day. Scene 1, everybody get in your position, pay attention, and listen. We're trying to get this all in one take, so let's try and make that happen. Take one. Ja, zwischenzeitlich sind meine Nerven singen da. Hallo Bandis. Hallo Al. Größter Damenschuhverkäufer aller Zeiten. Peggy, wieso ist Al hier ohne Hemd, nur im Unterhemd? Und was sprühst du hier rum? Als Achselhöhlen sind das Tor zu einer anderen Dimension. Komm her, Partytime. Im Namen aller Bandis auf der ganzen Welt erkläre ich diese Party als für das Volk geöffnet. Ja, Al. Jetzt wird gerockt. Macht euch bereit und auf geht's. Luftunterstützung anfordern. Wie geht das jetzt nochmal? Jetzt ist das einzige Fieber, das ich habe, das Disco-Fieber. Yeah. Überabgedreht. Gnadenlos cool. Gnadenlos hart. Gnadenlos komisch. einfach absoluter Kult. Ha? Yes. Von dieser Abmischung kommt's noch voll und ganz rüber. Wir haben 20 Uhr und 9 am Fasnachtsfreitag. Lass uns lustig Liebe machen, alle diese wilden Sachen. La la la la. La la la la. Was macht bei euch die Stimmung? Hey! Ja. Um Längen besser. Freitag. Friday's here, people. Friday. Jetzt hören wir mal rein, wie die Faschingshit vor 10, 15, 20 Jahren mal geklungen haben. Da gab es nämlich noch keinen Mickey Krause und dergleichen. Nämlich Tony Marshall unter anderem. Vorleger gibt uns Schwung, ist direkt vors Klosett.

Ja, der absolute Knaller bei allen Faschingsveranstaltungen. Atemlos! Megastark! Cool! Mega cool, hä? More music. Radio. Aufgewacht. Hier kommt das Macht-3-Gefühl. Bring the action. Witzig ist mal Zeit dafür. Ha? Hallo Blondies. Ja. Auf der Party geht die Frage herum, in welchem Monat bekommen Frauen die meisten Kinder? Kein Monat, der nicht genannt wird. Die richtige, von dem Fragesteller selbst gegebene Antwort lautet im 9. Monat. Blondie meint darauf, also doch im September. Hallo Blondies, ja. Dankeschön, ja. Hallo! Hey! Hey. Servus! Grüezi! Hallo! I'm your DJ. Are you ready? Yeah. Ich hab dieses Gefühl, das wird hier heute ein Riesending. Das ist die Party des Jahres, ja, das sagt mir mein Instinkt. Heute sind alle dabei, es haben sich ja alle getroffen. Wir feiern bis zum Abwinken, hier wird Konfetti geschossen. Hebt die Hände in die Luft. Pfeiler ab. Kack, kackst du ab, hast du verkackt. Denn die Party geht erst los, wenn die Bässe richtig pumpen, bis in jeden Hinterhof. Das ist Atzenmusik, bei uns da brennt jeder Club. Es wird gefeiert wie noch nie, schweiß die Hände in die Luft. Hey, hey, das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht, die ganze Nacht. Hey, das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht, die ganze Nacht. Hey, das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht, die ganze Nacht. Ja, 20.39 Uhr und fast das Freitag. Ja, einige werden ja noch ein bisschen schwach sein vom Donnerstag, vom schmutzigen Donnerstag. Einer, der ja auch immer schwach ist, ist mein Freund und größter Damenschuhverkäufer. Herr, wie sehe ich das, ha? Charlie, wenn du weiter so frech bist, dann wird hier gleich der Bandi-Kampfruf erschallen. Nein, Herr, jetzt nicht. Bandi! Oh Mann, was für ein langweiliger Sound. Hey, was habt ihr getan? Ist das nicht der helle Wahn, Charlie? Unverbesserlich gut. Music Power, Power, Power, Power. Remember, I'll be the one you won't forget. Woo! wieder so ein kleiner Spezialmärsch ab, ha? studio@hitradio-ohr.de. Das ist die heiße E-Mail-Adresse direkt zu mir ins Studio nach Tremmer. Wir ziehen uns kurz zurück in die Werbung. Und in der nächsten Stunde werden wir was ergründen, wenn nämlich Al Bundy fragt. Ich kann das Loch nicht finden. Werbung. Beinhart. Dengel, Dengel, Dengel, Dengel, Dengel. Dranbleiben, die pure Lebensfreude. Ein Hammer nach dem anderen. Es ist ein Rausch voller Glückseligkeit. Keine Angst, keine Gefahr und keine Vernunft kann ihn beenden. Music, shit, off the shit, off the shit, off the shit. Hitradio Ohr präsentiert den Hamballeball der Nahala Nelram. Am 1. März um 20.11 Uhr in der Turn- und Sporthalle Kehlmalen. Großer Preismaskenball mit Prämierungen für die schönsten Kostüme, Masken, Büttenreden, Tänzen und Pantomimen. Alle Informationen unter www.nelram.de. Närrische Unterhaltung wünscht die Zelle Absberg, Winzergenossenschaft Zell-Weierbach. Die größte Datenbank Badens für vermisste und zugelaufene Haustiere. Der Tiersuchservice auf hitradioohr.de. Katze weggelaufen? Papagei zugeflogen? Einfach und kostenlos mit Foto hochladen. Der Hitradio Ohr Tiersuchservice. Präsentiert von Ihrem Fressnapf-Zoofachmarkt in Aachen. Fressnapf, alles für mein Tier. Maximum Clubbing. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex Club in Aachen. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Präsentiert von Tri AG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Sie planen, einen gastronomischen Betrieb zu eröffnen oder möchten einfach nur Ihren Automatenaufsteller wechseln? Dann kommen Sie gleich zu den Profis. Automatenservice Holderer. Seit über 40 Jahren Ihr zuverlässiger Partner in der Region. holderer-automaten.de. Mein Bruder war damals mein großes Vorbild. Gleiche Musik, naja, um Kleidung geiern, Fußball gucken, alles. Naja, ich dachte auf jeden Fall, ich kenne ihn gut. Bis ich dann einmal sah, was er wirklich gemacht hat. Ich so, ey Digga, was machst du da eigentlich? Er kam dann sofort mit, ey, das ist cool, man kriegt Respekt, dies, das. Auf jeden Fall gab es zu Hause halt mega Stress, weil meine Eltern herausgefunden haben, dass er so komische Dinger dreht. 2-3 Monate später fing ich halt auch damit an. Naja, als er dann gesehen hat, dass ich auch dabei bin, er drehte voll durch. Und ich so, ey, was willst du überhaupt? Das machst du doch selber die ganze Zeit. Und dann sagte er halt so, ey, weißt du was? Wir hören beide jetzt damit auf, mit dem Rauchen. Starte jetzt in ein rauchfreies Leben. Alle Infos unter rauchfrei-info.de. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZGA. Neulich in der Personalabteilung. Frau Müller, ich hätte gern was zu essen. Bitteschön. Hier Ihr Scheck. Noch nie war Essen so günstig. Denn mit Essenschecks von Chèque du Genie sparen nicht nur Sie, sondern auch Ihr Arbeitgeber. Und wie das genau funktioniert, erfahren Sie unter www.essenmitcheck.de. Essen mit Scheck.de. Ja, da leuchten die Augen. Denn bei Singler Einrichtungen in Lahr finden Sie nun in den neu gestalteten Geschäftsräumen alles, was Sie sich für Ihren Hausrat wünschen. Tolles Porzellan, erlesene Tischwäsche, kreative Geschenkideen und noch vieles mehr. Singler Einrichtungen in Lahr. Kreativ, erfahren, regional. Jeder Mensch ist faszinierend. Jeder Moment ist einzigartig. Juwelierspinne ist immerwährend. Unterstreichen Sie Ihre Persönlichkeit mit faszinierendem Schmuck und einzigartigen Uhren. Juwelierspinner in Lau, Kehl und Baden-Baden. Meisterhaft Juwelierspinner. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, Freitag ist Codex-Tag. Heute heißt die Überschrift Maskenball at Codex. Zieh deine Maske auf und feiere hemmungsloser als je zuvor. Wer ist die eine oder andere Hübsche neben dir? Eine Ballnacht voller Schick und Geheimnis. Bis um Mitternacht die Masken fallen werden. Jeder mit Maske bekommt 10 Euro Bonusverzehr bis 23.30 Uhr. Großer Club House Electro Urban Black. Kleiner Club Rock Pop 90er, 80er Deutsch. Bam! da. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen, Samstag. Hashtag Warakil. 100% Elektro, Minimal, Deep House, Techno. Für alle, die nicht so Fasensmusik stehen, ist das das Richtige. Mit DJs unter anderem Dennis Green, Milan, Cedric Laurent auf zwei Floors, ab 18 Jahren. Ein Banküberfall. Fasnet überall. Das Böse ist immer und überall. Per me Roba romana Ma liebe Sorge Seid ihr auch schon alle da Heaven. Ja, mit diesem Song möchte ich euch gleich mal richtig in die richtige Stimmung bringen. Ihre Nummer schon unter 32, 16, 8 Auf Spielchen schleichen mit dem elastischen Beinen. Auf der Bühne packt der Wahnsinn. Aber erst die Nippel durch die Lasche ziehen. Oh la la la la la. Da da da. Da da da. Ein Freund, ein guter Freund. Das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, bleib immer Freund. Und wenn die ganze Welt Powerplay. As we etch them with our fingers in years of wet cement, taste blood into each other, though everything seemed clear. We cruise along at half speed, but then we shift to gears. We're red like vampires from a thousand burning suns. But even then, we should have stayed. But we ran away. Die ganzen Tag bestehende Sperrung auf der B33 ist aufgehoben zwischen Berghaupten und Zunzweier. Super stark, hä?

Ganz neu, ja? Lowrider im Reggae-Slang von Bob Marley. 21:02 am Freitagabend, willkommen. Oh, gefällt dir das auch? So, jetzt wissen wir, dass dieser nicht nur blöd ist, sondern auch keinen Musikgeschmack hat. Danke, Al. Und was ist das hier? Was steht da rum? Aber Finger weg von meinem CD-Player. Och, das alte Ding will doch niemand. Komm, kündig mich an. Ey, Nachtschwärmer. Schalt das Radio ein. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Danke, Al. Woo, Megastar. Cool. Mega cool, hä? More music, more music, more music, more. Radio. Aufgewacht. Hier kommt das Macht-3-Gefühl. Bring the action. Trophy aus den 90ern. Er kennt Oliver Kalkofe, Kalkofes Mattscheibe. Ah, der nennt immer verschiedene Künstler her und dreht sie durch den Wolf. Hier zum Beispiel jetzt gleich Daniela Katzenberger. Dann wird es Zeit mit anzupacken. Deswegen ist Daniela auch eher angereist. Doch anstatt Regale aufzubauen und Klamotten einzuräumen, will sie lieber ihre Brüste in Gips verewigen. Zur Dekoration. So Gipsabdruck von der Möppi ist das schönste Accessoire der Frau, wird jetzt in Gips gepackt. Und das hängen wir dann irgendwo hier hin. Die werden dann so gegipst, das wollte ich immer mal machen. Sogar als ich noch ein kleines Kätzchen war, habe ich mir gesagt, ich möchte irgendwann mal, entweder wenn ich mal schwanger bin, meinen Bauch gipsen oder meine Brust. Und da ich jetzt ja halt, ne, dass die Brust zuerst größer war als der Bauch, mache ich jetzt erst die Brust. Willkommen bei Wenn die prallen Möpse hüpfen mit Schaubusenbesitzerin Daniela Kotzenberger, dem geliebten Argument gegen die Frauenquote in Führungsposition. Wie heißt es doch so schön? Würde Doofheit die Titten aufblasen, müsste sie Riesendinger haben. Okay. Egal, um Intelligenz geht es bei dem augenbrauenbefreiten Verona Feldbusch-Update ja auch gar nicht. Der leberwurstfarbene Kautschuk-Golem ist ja gerade wegen ihrer offenherzig gelebten Dämlichkeit der absolute Quotenknüller. Denn wenn man sonst nichts zu senden hat, stellt man halt einfach eine pfälzische Wanderextension vor die Kamera und macht in der Onanisten-Hobbythek einen Gipsabdruck ihrer Hartplastik-Euter. Ja, egal, was der gebleachte Sprechdurchfall nebenbei für Dusselkram aus der Visage blubbert. Hauptsache, man kann der Möppi-Mutti mal wieder die Kamera in die Bluse halten. Willkommen bei Wix. Vox. Ja, darauf einen Tusch. Sei still, ich geh. Schillen wie ein Regenbogen. Hier ist der Spaßfreitag. Ja, genau. Hitradio. Miami to L.A. Ja, ja, ja. Es gibt kein Entkommen. Es gibt kein Entrinnen. Die Nacht ist jung und ich will was erleben. Roll auf die Piste, denn ich muss mich bewegen. Ich sehne Top-Braut und sie mich auf. Sie winkt mich zu sich rüber, verdammt, ich tick aus. Hey. Digi, digi, lang und spiel verrückt, dass ich hier näher komm. Bitte, bitte kannst du mir verraten, wo du herkommst. Doch sie lächelt mich nur an, denn sie will nur spielen. Monster, Monster, sie macht mir Angst, doch ich weiß, was ich will.

Heike Spezial. Hyper, hyper. Ja, die in den 90ern aktiv waren, die kennen die Songs, ja? Scooter und Mark O. Ja, hier ist der Freitag. Knallhart. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Heute. wake up in Cancun. If I sleep in Seattle, plan the next move. I'll be having a ball over an eye and apple too. Cause you can't deny, you've blown my mind. When I touch your body, I feel I'm losing control. Cause you can't deny, you've blown my mind. When I see you, baby, I just don't know. Ah, Edward Meyer, Spezial! Ah, und hier eine Blitzwarnung. Der Bundesgesundheitsminister warnt! Vorsicht, diese Sendung macht sich... Showtime! Und hier Mr. President und Alphaville Incorporated... Absoluter Wahnsinn, das hört man nicht alle Tage. Nachtschwärmer! Ja! Kann mal endlich einer diese Scheißmusik ausstellen? Das ist ja furchtbar! Dann dreht's doch mal richtig auf. Willkommen in der Manege des Wahnsinns. Nachtschwärmer Spezial. Bei Hit Radio. Once upon a time, not so long ago. We're no strangers to love. You know the rules, and so do I. A full commitment's what I'm thinking of. You wouldn't get this from any other guy. I just wanna tell you how I'm feeling. Gotta make you understand. I just wanna tell you how I'm feeling. Gotta make you understand. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie and hurt you, never gonna give you up. Stimmungskiller ist das. Die Party ist doch nicht so heiß, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann habt ihr wohl Bohnen in den Ohren. Dann haben sie wohl einen Knick in der Akustik. Logo, ne? Radio I'm with you. And you know what I really am all about. You know I really auch super stark, ja? Green Slivada, Green, Rihanna. So, sollen wir mal sehen, was ist faschingsmäßig los? Ausschnittsweise heute. In Winden, in Winnen im Elf. Na, das ist erst morgen. Moment, ich muss die Freitage herholen. Hopfendrescherball, heute Freitag. Hästräger frei. Veranstaltungsort Mehrzweckhalle Neuried-Müllen. Partyzelt mit DJ, Schlagermusik, Tanz in der Halle und Brauchtum. Dann ist heute der Teufelsball in Bühlertal im Haus des Gastes. Haben wir noch heute was? Nee, morgen Samstag in Winden. In Winnen. Ihr kennt Winnen nicht? Im Elstal? Aber bitte. Hexen, Teufel und Dämonen treiben heute morgen ihr Unwesen beim schaurig schönen Fackelumzug in Oberwinden. Für Stimmung sorgen verschiedene Musikkapellen und Google-Musiken. Nach dem Umzug gibt es großes Feuerwerk. Los geht's um 20 Uhr. Der Hamberle-Ball. Morgen Samstag in der Tusshalle Mahlen. Kehl Mahlen. Der große Zunftball steigt morgen in der Reithalle Offenburg. Mit Tom und Andi und DJ-Kollege Volker Frank. Dann ist am Fasnet-Samstag morgen Kappe oben, der ganze Abend in allen verschiedenen Gaststätten in Offenburg. In Zelten und Wirtschaften. Kollege Uwe Carsten ist unter den Pagoden. Ja, genau so ist es. Ach, ein echter Stimmungskiller ist das. Nein, das wollte ich nicht. Jetzt wird der Handbetrieb außer Kraft gesetzt. Wie geil ist das denn? The Dark Side. The Dark Side. Ooh la la la la la la la la la la la la. Das ist Fasnet in Ortenau. Und das ist der Zillertaler Hochzeitsmann. Also der müsste auf einer Fasnetsparty manchmal auch kommen. Und zwei, drei. Alright. Okay, die doofe Witze-Ecke, ganz kurz. Treffen sich zwei Damen aus gehobenen Kreisen. Letzte Woche war ich wieder mal golfen, sagt die eine. Prima, macht echt Spaß. Hatte nur etwas Pech. Ja, wieso? Ich habe mich zwischen dem ersten und zweiten Loch verletzt. Die andere, grausam, ist mir auch schon passiert. Da hält kein Pflaster. Kein Pflaster, nicht mal Gaffertape. Ein bisschen Spaß muss sein. Ruhe jetzt hier! Ein bisschen Spaß muss sein. Get all I got, that, get all I Omega, and this how we gonna do it. Okay, Dankeschön für die Stimmungsrunde. Jetzt müssen wir wieder mal abbremsen. Noch ein letzter Stimmungstest. Zicke, zacke, zicke, zacke. Genau, und ab in die Werbung. Ich mach da nicht mehr länger mit. Tun Sie jetzt nichts Unüberlegtes. Kleine Lachpause. Werbung. Dankeschön. Und wir sind raus.

tanzen lässt, ist gewaltig der Bär los. Das ist genau der Rhythmus, wo jeder mit muss. Oh, kann schlimmer werden. Maul halten! Tja, 21.53 Uhr, mein Freund und Schuhverkäufer ist anscheinend nicht so die richtige Fasernacht da. Earl, ich will ihn dauernd überreden, ein bisschen Stimmung zu machen. Komm Earl, auf, was ist denn los? Geh weg. Komm, ach bitte. Geh trotzdem weg. Komm Earl, warum gehst du nicht auf die Fasernacht? Ich gehe zu einer Schuhkonferenz, wegen der neuesten Entwicklung im Schuhgeschäft. Austausch von Schuhinformationen. Der Stand der neuesten Schuhtechnologie. Ach komm, du bist ein Feigling. Ich bin kein Feigling. Doch. Oder können Feiglinge 4 Touchdowns in einem Spiel fertig kriegen? hab's in einer Soap gesehen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Willst du mit mir Drogen nehmen? Dann wird es rote Rosen regnen. Ich hab's in einer Soap gesehen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Göttlicher, Paul Kalkbrenner. Mit Alligator, sag ich immer. Ha. Ja, genau. Oh, gleich 22 Uhr. Willst du mit mir Drogen nehmen? Squad DJ Zone. Go in. Nachtschwärmer Spezial. Schneid euch an, Leute. Hit Radio Uhr. How do you do, ladies and gentlemen? Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Das ist ja wirklich total abgefahren. Das kann man wohl sagen. Abgefahren. In die Mails reinschauen. Viele Faschingsgrüße an den Timo, wenn er mit diesem Kostüm nach Köln fährt. Braucht ein Anja keine Angst zu haben. Zwerge Go. Der Uwe Nemeth hat geschrieben. Danke. in the force, no way that to Mosley. Never yet fought, I never yet love. Never yet halt, I never yet stop. Keep up with God, I never yet drop. All of my talk and all of my truth. We lay some ground, the legend is gone. We give them it hard, we give them it strong. We give them it rough, we give them it long. We give them it bright, I never yet crown. Sweeter the victory, the utter the buckle. The bigger the club, the fatter the buckle. The base of the rockle, I might have a knuckle. It's root for this, mash up it, yes, yes. Das ist Teufelsmusik. Die Ursache Nummer 1 für Schwangerschaften, Gewalt an Schulen und Lederhosen. Man gönnt sich ja sonst nicht. Das ist unmöglich. Ruhe da! Ordnungsdienst! Attention! Unzertrennlich, irgendwie unsterblich. Komm in meine Hand und geh. Fest. Action Pack. Freitagsabends. Freihaus. Action ist nicht mit der Fernbedienung zu spielen. Action Pack. Freitags. Ihr werdet es kaum glauben, nach Schermau. Habt ihr richtig gehört? Lady Gaga und Bab ist das. God, it's Friday. Excellent. Wir machen das Programm, das euch gefällt. Radio Ort. Hit Radio Ort. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Ladies and Gentlemen. Y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos.

squeak, cow goes moo, frog goes croak, and the elephant goes toot, ducks they quack, and fish go blub, and the seal goes ow, ow, ow, but there's one sound. Absoluter Wahnsinn. Heroes, der so lernt's ja. Und es ist, hey, 23:23 Uhr, Mann, wie die Zeit vergeht. Ja, hier ist Welle Wahnsinn. Hier ist Welle Wahnsinn. Und es geht weiter. Es wird noch schlimmer in dieser Sendung. Jeden Freitagabend nur bei Radio Ohr. Das gibt's nicht. Einfach nur dran. Doch, das gibt's. Jetzt machen wir ein bisschen NDW, Neue Deutsche Welle Spezial. Ja, Herr Kommissar. Ja, ja, ja.

Gesundheitsminister warnt. Vorsicht, diese Sendung macht sich Showtime. Causing confusion, disturbing the peace. It's not an illusion, we running the streets. So bye-bye to all you groupies and gold diggers. Is there a bumper on your ass? No, nigga. I'm doing 100 on the highway. So if you do the speed limit, get the fuck out of my way. I'm DUI, hardly ever caught sober. And you about to get ran the fuck over. Move, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. Move, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. Bitch. Move, bitch, watch out. Get out the way. Watch out. Get out the way, bitch, get out the way. Bitch. Move, bitch, watch out. Get out the way. Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Bei mir geht's wieder rund. Oh, ist furchtbar. Was? Komm, schlaf mit mir. Ich will Sex. Ja, was bist du jetzt? Ach, Peg, wir haben es doch erst im letzten Monat getan. Ein Mann kann nicht so schnell darüber rollen und es wieder tun. Wir müssen uns dazwischen ausruhen. Ja, das ist halt deine Frau, die Rothaarige. Ich hätte dich vor Jahren killen sollen. Signal verloren. Oh, shit! Jetzt wird der Handbetrieb außer Kraft gesetzt. Hey, DJ! Turn it up! To be the right one to Ecke. So ist es, die doofe Witze-Ecke. Ein selbstbewusst aussehender Mann kommt in eine Bar. Er setzt sich an einen Tisch in der Nähe der Bar zu einer sehr attraktiven Frau, wirft einen Blick zu und schaut dann auf seine Uhr. Die Frau bemerkt das und fragt ihn, ist Ihre Verabredung spät dran? Nein, antwortet der Mann. Ich habe nur gerade diese hypermoderne Armbanduhr gekauft und sie getestet. Die Frau neugierig, ja, und was ist das Besondere? Nun, sie nimmt über spezielle Wellen telepathischen Kontakt mit mir auf und spricht zu mir. Und was erzählt sie Ihnen? Sie sagt, dass Sie kein Höschen anhaben. Die Frau kichert und sagt, nun, dann ist Ihre neue Wunderuhr jetzt schon kaputt. Ich trage nämlich im Moment ein Höschen. Der Mann erklärt, nein, kaputt ist sie nicht, aber sie geht 2 Stunden vor. Ach, so ist das. Ja. Hallo, Fasenachter.

wieder alles drin, ne? Snap, Flowrider, Kelly Clarkson, sogar Justin Bieber. Oh, die Zeit ist schnell rumgegangen nach Schwemmer. Kommende Freitag hören wir uns wieder ab 19 Uhr. Da ist allerdings die Fasnacht vorbei. Deswegen, da müssen wir noch mal was machen. Hello! Die Stift- und Blasentest hat entschieden, diese Sendung macht glücklich. Widerstand ist zwecklos. Somehow make it through. Don't nobody who can fake the truth. Find a way with common sense. Gotta climb this fence. Spirits have warned us this time. Change your life. Come on, let your soul be a guide tonight. So, Erl, Schuhverkäufer, wir haben Feierabend. Du musst jetzt dann gehen. Ich habe keine Zeit mehr für dich. Okay, kein Problem. Dann unterhalte ich mich eben selbst mit einem meiner anspruchsvollen Hobbys. Ja. Stars, we're gonna reach together all so far. Oh, my life, I know I can live, I can see, I can give. Did he ever? Why these bitches so mad now? You know they wouldn't put my flow up in the madhouse. Just left the courtroom, yeah, me and my co-dizzle. We got them stethos that Omega, nigga, nose tickle. Anyway, I'm nice, you know my price, I'm such a deep girl. Bitch scale, so they think I work at SeaWorld. Now you the pussy cop, cause I make this pussy pop. If he doesn't ice up on it, you can have this pussy pop. Thousands of lost tears, we're not losers, face the fear. Find the road to innocence, to keep things valid. Fears have warned us this time, change your life. Vielen Dank, Leute. Das war mal wieder die Tali Show. Nacht, liebe Leute! So geil! 23 Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Christina Kotter. Ein hochrangiger Mitarbeiter des Bundeskriminalamts hat offenbar Kinderpornos gekauft. Wie der Spiegel schreibt, fand sich dessen Name auf derselben Liste wie der von SPD-Politiker Idati. Der Fall war 2012 an die Mainzer Staatsanwaltschaft gegangen. Noch im selben Jahr wurde das Verfahren aber eingestellt, weil der beschuldigte BKA-Beamte einen Strafbefehl akzeptierte und zwischen 10.000 bis 20.000 Euro bezahlte. Anders als bei Idati sei das Material illegal und strafrechtlich relevant gewesen. Zwei tote Frauen, fünf Verletzte und drei Tatorte. Ein 48-Jähriger hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen über Stunden in Alarm versetzt. Am Nachmittag konnte der mutmaßliche Täter dann endlich festgenommen werden. Der Mann tötete seine Opfer in zwei Anwaltskanzleien in Düsseldorf und Erkrath. Nach einer nervenaufreibenden Fahndung fasste die Polizei den Verdächtigen in einer Pizzeria in Goch am Niederrhein. Der 48 Jahre alte Vater zweier Kinder gestand die Taten. Er soll in einen Rechtsstreit verwickelt gewesen sein, an dem beide Kanzleien beteiligt waren. Möglicherweise habe ein Scheidungsverfahren die Taten ausgelöst, hieß es. Der Mann war der Polizei bereits bekannt. Weil er einem Nachbarn eine Harke auf den Kopf geschlagen hatte, war er zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion. Trotz aller Warnungen hat Russland Truppen auf der Halbinsel Krim stationiert. Ein ukrainischer Regierungsvertreter sprach von 2000 russischen Soldaten. Auch der Luftraum über der Hauptstadt der Krim sei gesperrt. Übergangspräsident Turchinow forderte den russischen Präsidenten Putin auf, sich zurückzuhalten und die Einheit der Ukraine nicht zu gefährden. Derzeit befasst sich der UN-Sicherheitsrat